مدة درس تقريبا 45 دقيقة حتى يتسنى الأخوة أيضا والأخوات هنا أن يجهزوا نفسهم للإفطار. بارك الله فيكم. دي وانت ليك تبني كلانجا دون 45 منوتن سنزوية مخمي كلانجا إن شاء الله سوفيزو إش باني باي منشن 90 منوتن اسفي إذا خفف منوتن فمن زيان تشلاف المدة تراس مانيا خير إن شاء الله. حديث 443 باي 100 باوش 438 سي بيون فنف حديثة وانتشيد زويش نونس ونزوا وعن أبي نجيح أو نجيح عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهلي من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه أو يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو ابن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، فقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد سبع مرات، ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غيرها إليه، هذه الرواية المشهورة. ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه، والصحيح أنه بالجيم. وقوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به، وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة، أي سقطت. ورواه بعضهم جرت أي بالجيم، أو جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. بارك الله فيكم. هذا حديث طويل وهو حديث مشهور من رواية عمرو بن عبسة رضوان الله عليه، لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا نحن نتكلم بارك الله فيكم عن باب الرجاء، باب الرجاء. والشاهد في الحديث، الشاهد في هذا الحديث هو رجاء مغفرة الخطايا بالوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه أي فمه وخياشمه، ثم إذا غسل وجه مثل المرفقين والرجلين إلى الكعبين إلا خرت الخطايا، وإذا صلى وأثنى على الله سبحانه وتعالى قام كان كيوم ولدته أمه، أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه بالوضوء الصحيح والصلاة التي فيها انتبه. قال وفرغ قلبه لله تعالى، أي وحد الله، والنية كانت لله سبحانه وتعالى. طبعا حديث عمرو بن عبسة فيه رضوان الله عليه، في كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة واشترى عليه قومه وأذوه صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، فقال له: من أنت؟ قال: أنا النبي. بماذا أرسلت؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، وهو الإسلام، وهو دين الإسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نصحه أن يرجع إلى أهله، فإذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد بارك الله فيكم هنا كما ذكرت هو تكفير الخطايا أو غفران الخطايا، وأن الإنسان إذا توضأ الوضوء الصحيح فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه. بارك الله فيكم. حديث في عندة أخت غايسي تصيص فون أبو نجيح ودا نجيح عمر بن عبسة السلمي diese Überlieferung ist sehr lang. Die Überlieferung ist sehr lang und da hat man das gemerkt. Als ich auf Arabisch gesprochen habe, ich habe dafür ungefähr 10 Minuten gebraucht, damit Barakallahu fikum diese Überlieferung gelesen wird. Deshalb werde ich nicht die ganze Überlieferung jetzt lesen, sondern ich werde das inshallah kürzen mit meinen Wörtern. Damit wir, barakallahu fikum, uns ein bisschen Zeit sparen können. Und zwar, Amr ibn Absah, radhiyallahu alayhi, erzählte, er selber war in der vorislamischen Zeit und er hat die Vermutung gehabt, dass die Leute irre gegangen sind. Also wie sie das gehandelt haben, er hat vermutet, dass sie falsch sind, dass sie nicht richtig sind. Und sie haben Götzen angebetet. Dann habe ich, er sagt, Amr ibn Absar, ich habe gehört von einem Mann, der erzählt in Mekka und gibt Informationen. Dann habe ich mein Reittier genommen und ich bin nach Mekka geritten, Entschuldigung. Dann bin ich zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich versteckt, also der hat die Dawa nicht öffentlich gemacht und sein Volk, also die Mekkaner, sie haben mit ihm alles getan, was sie wollten. Es gibt natürlich eine andere Überlieferung bei Al-Humaydi, der sagte, sie waren traurig und sie waren mager geworden, weil der Prophet zum Islam aufgerufen hat und sie waren unzufrieden mit dem, was er gemacht hat. In der anderen Version, sein Volk, sie wollten ihm Schäden oder Schaden zufügen, deshalb hat er sich versteckt, sallallahu alaihi wa sallam, in seine Dame. Dann bin ich zu ihm gegangen und ich sagte ihm, wer bist du? Er sagt, ich bin ein Prophet. Er sagt, was ist ein Prophet? Er hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Allah hat mich gesandt. Er hat gesagt, womit hat er dich gesandt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er hat mich gesandt mit der Pflegung der Beziehung zu Verwandtschaftsbanden und Zerstörung der Götzen. Und dass Allah allein einzig angebetet wird und keine Beigesellung stattfindet. Dann habe ich ihm gesagt, wer ist mit dir? Er hat gesagt, mit mir ist ein freier Mann und ein Sklave. Und damals waren Abu Bakr und Bilal mit ihm. Dann sagte Amr, ich folge dir. Der Prophet sagte ihm, du kannst in dieser Zeit mir nicht folgen. Kehre zurück zu deinem Volk. Und wenn du siehst doch, was die Leute mit mir machen und wie meine Lage ist mit den Leuten. Aber kehre zurück zu deiner Familie und wenn du hörst, dass mein Ruf sozusagen bereit geworden ist, dann komm zu mir. Dann bin ich zurück zu meiner Familie und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam später natürlich in Medina an. Und ich habe immer gehört, also zugehört, was die Leute erzählen von ihm. Und dann habe ich die Leute gefragt, sie haben gesagt, ja, der Prophet ist nach Medina ausgewandert und die Leute wollten ihn töten, aber der ist jetzt in Medina. Dann bin ich zu ihm gegangen und ich bin zu ihm, zum Propheten, ich habe ihn getroffen. Ich habe ihm gesagt, kannst du dich an mich erinnern? Der Prophet sagte, du warst der Mann, der mich begegnet hat in Mekka. Dann habe ich gesagt, o Gesandter Allahs, erkläre mir oder bringe mir etwas bei von dem, was Allah dir beigebracht hat. Und was ich nicht weiß, über das Gebet. Der Prophet sagte, bete Frühgebet. Bete Frühgebet. Und dann bete nicht, bis die Sonne aufgeht, ungefähr ein Speer, das heißt ungefähr 20, 30 Minuten nach Sonnenaufgang. Bete nicht, bis die Sonne so hoch geht im Himmel, weil die Sonne, wenn sie aufgeht, sie geht auf zwischen beiden Hörnern von dem Teufel. Und in dieser Zeit werfen sich die Kuffar nieder. Und dann bete, weil das Gebet bezeugt wird und die Engel sind dabei. Bete bis der Schatten unter sich ist, das heißt, bis die Sonne im Lot des Himmels ist. Und dann bete nicht, weil in dieser Zeit Jahannam gefeuert wird. Wenn aber Schatten dann anfängt, dann bete. In dieser Zeit ist das Gebet bezeugt und die Engel sind dabei. Bis zu Al-Asr, das ist Salat Al-Asr, bis Al-Asr. Dann bete nicht, bis die Sonne untergeht. Die Sonne geht unter zwischen den beiden Hörnern von Shaitan und in dieser Zeit werfen sich die Kuffar nieder. Dann habe ich ihm gesagt, O Gesandter Allahs, O Prophet Gottes, erzähle mir über Wudu. Der Prophet sagte, wenn jemand Wasser nimmt wie Wudu und der spült den Mund und die Nase, macht er sauber, dann werden die Sünden von seinem Gesicht und von seinem Mund und von seiner Nase so fallen, wenn er sein Gesicht wäscht, wie Allah ihm befohlen hat, die werden von seinem Gesicht fallen mit seinem Bart, von seinem Bart tropfen, so werden auch die Sünden wie das Wasser tropfen fallen. Und wenn er dann seine Hände bis Ellenbogen wäscht, dann werden die Sünden auch fallen durch seine Finger. Und wenn er auch über seine Haare streicht mit Wasser und dann die Füße wäscht, dann werden die Sünden auch fallen mit dem Wasser. Und wenn diese Person aufsteht und betet und lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, dankt Allah subhanahu wa ta'ala und sein Herz ist nur für Allah im Gebet, dann wird man, wenn man fertig vom Gebet ist, so sein, als man neugeboren ist oder in der Zeit, in der seine Mutter ihn geboren oder entbunden hat. Abu Umama sagte, O Amr ibn Absa, was sagst du da? In dieser neuen Situation werden so viele Sünden verziehen. Und du musst aufpassen, was du sagst. Amr ibn Absa sagte, ich bin ein alter Mann geworden und bald werde ich sterben und brauche nicht zu lügen über Allah und über seinen Propheten. Wenn ich diese Überlieferung vom Propheten nicht mehrmals, und er hat bis siebenmal erzählt und mehr, gehört hätte, hätte ich das nicht erzählt. Unser Thema oder unser Kapitel, was wir hier behandeln, ist die Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Hoffnung. Und wir hoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeiht und vergibt und dass er von uns annimmt. Das bedeutet eigentlich, der Beweis für uns ist in diesem Kapitel oder in diesen Sätzen, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, wenn du richtiges Wudu verrichtest, dann wird Allah dir deine Sünden so verzeihen, dass sie von deinem Körper fallen wie Wassertropfen. Und wenn du dann betest für Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas, pass auf, da steht, dein Herz ist nur Allah. Das heißt, du hast nicht anderes, du denkst nicht an anderes in deinem Gebet, außer an dein Gebet, und du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du so betest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden verziehen und du wirst so sein, als ob du neu geboren wärst. Das ist der Sinn. Natürlich, es gibt andere Themen, die man hier lernen kann. Und zwar mit dem Gebet. Wenn man Frühgebet gebetet hat, nach dem Frühgebet betet man eigentlich nicht. Bis die Sonne aufgeht, da wartet man 20, 30 Minuten, dann betet man, kann man beten, Salat al-Duha oder Shuruq, und die Engel sind dabei. Dann bis Mittag, bis die Sonne im Lot des Himmels ist, das heißt Zawal im Arabischen, dann betest du in dieser Zeit nicht mehr. Wartest du ein bisschen, wie weißt du das? Wenn du etwas hast, dann hat das keinen Schatten. Also, weil die Sonne oben ist, dann Schatten ist darunter direkt. Da gibt es keinen Schatten. Wenn Schatten anfängt, das wird Dhuhr-Gebet, also wenn Schatten Länge, wie lange von einem Gegenstand ist, dann ist Dhuhr-Gebet, dann betest du Dhuhr. Dann betest du Dhuhr, Mittag. Und dann später, wenn Schatten zweimal lang ist, dann betet man Asr. Bis Maghrib. Nach Asr-Gebet betet man eigentlich nicht, außer ein Gebet, was einen Grund hat. Dann betet man Maghrib nach Sonnenuntergang. Der Prophet hat ihm das erklärt. Das heißt, beim Sonnenuntergang und bei Sonnenaufgang sollte man nicht beten. Warum? Weil die Sonne aufgeht und untergeht zwischen den Hörnern von Shaitan. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Anbeter von Shaitan, die werfen sich nieder in dieser Zeit, weil sie den Shaitan anbeten oder weil die Sonne anbeten. So muss man aufpassen. Und natürlich, barakallahu fikum, gibt es im Hadith, dass einige Leute von Nicht-Muslimen von vorislamischer Zeit gewusst haben, dass ihr Volk falsch ist und was sie machen falsch ist. Und noch dazu, dass sie gewusst haben, dass der Prophet Prophet ist, und deshalb sind sie zu ihm gegangen, wie Amr ibn Abs. Hat ihm gesagt, was ist Prophet? Allah hat mich gesandt. Was willst du? Dass Allah angebetet wird, kein Scherz begangen wird, dass man gut zu Verwandtschaftsbande ist. Der Prophet hat ihm einen Tipp auch gegeben. Hat ihm gesagt, du kannst jetzt nicht praktizieren, weil die Leute noch nie bereit sind. Die Leute sind gegen mich. Kehre zurück zu deinem Volk, und wenn du von mir hörst, was Allah subhanahu wa ta'ala meine Sache hat, dann kommst du. Und dann kam Amr ibn Abs. Auf jeden Fall, das geht um Wudu. Weil einige Leute denken, Wudu, was ist der Lohn von Wudu? Der Lohn ist da. Wirst du deinen Mund, deine Nase, fallen die Sünden von deinen Augen, von deinen Ohren, die fallen von deinem ganzen Körper, und du bist natürlich die Sünden, die keine Reue, kein Taube brauchen, die kleinen Sünden. Aber die großen Sünden, da braucht man dafür klare Reue zu zeigen. Allah Ta'ala ala wa'ala. Und Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, قال, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حتى حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم. أخوة الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب قوم انتبه إذا أراد أن يعذب قوم فإن الله يرسل لهم نبيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيأتي الرسول أو النبي فيدعوه، فإذا ما استجابوا له فإن الله سبحانه وتعالى يعذبهم ونبيهم حي لأنهم ما استجابوا له. أما إذا أراد الله أن يرحم أمة فالله سبحانه وتعالى يقدر نبيها، يعني يميت نبيها قبلها، فيكون هذا النبي فرطا لها. الفرط هو الذي يتقدمها، والسلف هو الذي يأتي قبلك. يكون قبلك النبي قد مات ويكون أمامك يوم القيامة حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بشفاعة نبيها. أما إذا هذه الأمة كانت أمة والعياذ بالله لا تعبد ربها وتشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يميت نبيها و يعني بعدها وليس قبلها، يكون فيها فيعذبها الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمات نبينا قبل قبل هذه الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، يعني أنا قبلكم على الحوض، فيأتي الناس يوم القيامة ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. اسيب ليفة أبو موسى الأشعري دثب قفيت صلى الله عليه وسلم زاكته: Wenn Allah der Erhabene einem Volk barmherzig ist, lässt er den Propheten dieses Volkes vor dem Volk sterben und macht ihn zum Vorboten und Vorbild für das Volk. Und wenn er die Zerstörung eines Volkes bestimmt, bestraft er es, während sein Prophet noch lebt, und undankbaren und zerstört es zu seinen Lebzeiten. Damit der Prophet an der Bestrafung des undankbaren Volkes Gefallen findet, weil es ihn zurückwies und seinen Befehlen nicht gehorchte. Das ist ein Muslim. Barakallahu fikum, das geht darum, aufpassen. Wir reden über die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat die größte Barmherzigkeit. Und eine Barmherzigkeit von diesen Barmherzigkeiten ist für ein Volk. Und zwar, Allah sendet diesem Volk einen Gesandten. Der Gesandte kommt und er ruft sie zum Islam, aber sie nehmen nicht an. Während dieses Aktes, würde ich sagen, oder diese Zeit, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, dass die Leute dem Propheten, es gibt natürlich bestimmte Leute, die ihn leugnen und nicht annehmen, was er sagt, und es gibt andere, die das annehmen. Wenn Allah ihnen Barmherzigkeit gibt, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten in ihrer Zeit, das wird der Umma, bevor sie die Strafe bekommt, sterben. Und wenn Allah diese Umma bestrafen will, dieses Volk bestrafen will, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma in Lebzeit von Propheten bestraft. Das heißt, ein Prophet kommt zu Leuten, sagt, du musst Allah allein einzig anbeten, einige Leute nehmen an und die Umma ist gut. Allah subhanahu wa ta'ala als Barmherzigkeit lässt er den Propheten sterben und sie bleiben, damit er am letzten Tag ihr sozusagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich bin vor euch an meinem Wasserbecken am letzten Tag. Also ich warte. Aber wenn die Umma, wenn ein Volk dem Propheten nicht folgt und die leugnen ihn zu seiner Lebzeit, dann lässt Allah sie bestrafen, was ihre Strafe war zu seiner Lebzeit. Warum? Weil er das Schlechte gemacht hat. Und das ist Barakallahu fikum der Unterschied zwischen zwei Völkern. Ein Volk nimmt an, das soll wie die Muslime, Alhamdulillah, sind Muslime, Allah hat uns Barmherzigkeit geschenkt, indem unser Prophet gestorben ist, bevor diese Umma eine Strafe bekommen hat. Aber schaut mal zum Beispiel bei anderen Nationen oder Völkern, bei Nuh a.s. zum Beispiel. Sie haben die Strafe bekommen. Bei Lut a.s., sie haben die Strafe bekommen. Bei Shu'aib a.s., sie haben die Strafe bekommen in seinem Leben, weil sie verleugnet haben. Und sie haben nicht das getan, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen wollte, was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen hat. Wir werden hier stoppen, barakallahu fikum, inshallah. Babu Fadli Ar-Raja. Wir fangen das nächste Mal an, bi'idhnihi ta'ala. Babu Fadli Ar-Raja. Heute ist 1.8. Heute, barakallahu fikum, ist 1. Ramadan und natürlich auch 1. August. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg lang ziehen. Wie ich schon gesagt habe, wir machen barakallahu fikum einen kurzen Unterricht als eine Ermahnung, damit wir inshallah diese Zeit nutzen. Wenn wir auch ein Hadith oder zwei Hadithe nehmen, dann inshallah ist das Khair wenig, aber ständig ist besser als viel ununterbrochen. Wenig ständig ist besser als viel ununterbrochen. Und das ist der Sinn in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir werden uns inshallah morgen zum Unterricht von Subul al-Salam. Wir machen weiter mit Kitab al-Jami'. Inshallah morgen nach Asr Gebet. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.